Auf Deutsch kann man die Vokale lang aussprechen oder kurz. Diese Phonetikregel gilt auch für den Vokal I. Hören Sie zu und achten Sie auf das I. Dieses Tier frisst immer zu viel. Haben Sie den Unterschied gehört? So klingt das lange, gedehnt gesprochene I. Dieses Tier. Und nun hören Sie die Wörter mit kurzem I. Frisst immer. Ist der Unterschied deutlich? Wiederholen Sie nach dem Signal jetzt diese Wörter mit dem langen I. Das Kilo. Das Kino. Sabine. Lieben. Er sieht. Wir ziehen. Achtung bei der Orthographie. Ein langgesprochenes I kann man in drei Varianten schreiben. Erstens mit IE, wie in lieben. Zweitens mit einem einfachen I, wie in Sabine. Drittens mit IE und H, wie in sieht. Zum Glück gibt es nicht sehr viele Wörter, die man mit IE und H schreibt. Aber das Verb ziehen mit verschiedenen Vorsilben gehört dazu. Wiederholen Sie diese Sätze. Isabel zieht im Juni aus. Iris zieht im Juli ein. Und wann ziehst du um? Wiederholen Sie nach dem Signal nun Wörter mit dem kurzen I. Birne. Kirsche. Ist. Frisch. Hilfe. Immer. Und jetzt wiederholen Sie den ganzen Satz. Sprechen Sie dabei das I bewusst kurz aus. Inga isst immer frische Kirschen. Nehmen Sie jetzt Ihr Begleitheft Übung 23a zur Hand. Kreuzen Sie an. Wo hören Sie ein kurzes I? Wo ein langes? Fliegen. Anziehen. April. Grippe. Briefmarke. Grillen. Bibel. Tiger. Haben Sie noch Lust auf ein kleines Rätsel? Dann machen Sie jetzt Übung 23b in Ihrem Begleitheft. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wieder hören. Unser Spezialthema im September heißt Deutschland wählt. Wir machen Sie sprachlich fit für den großen Monat der politischen Entscheidungen. Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Dascha von Warbera und Peter Veit.